Schiller schrieb Wechselmethaner, Teil 1, Schiller an Dalberg, Mannheim, den 7. Juni 1784. Vor einigen Tagen ist mir eine sehr schmeichelhafte und angenehme Überraschung widerfahren, die ich, Eurer Exzellenz, da Sie doch gewiss daran teilnehmen, unmöglich verschweigen kann. Mir wurden aus Leipzig von 4 unbekannten Personen Pakete und Briefe geschickt, die voll Enthusiasmus für mich geschrieben waren und von dichter Anbetung überflossen. Sie wurden mit 4 kleinen Porträten begleitet, worunter 2 sehr schöne Frauenzimmer sind und einer Brieftasche, die mit dem besten Geschmack gestickt ist. Ein solches Geschenk von fremden Menschen, die dabei kein anderes Interesse haben, als mich wissen zu lassen, dass sie mir gut sind und mir für einige frohe Stunden zu danken, war mir äußerst wert, und der lauteste Zusammenruf der Welt hätte mir kaum so angenehm geschmeichelt. Wenn Eure Exzellenz wieder hierher kommen, so werde ich das Vergnügen haben, Ihnen die artigen Kleinigkeiten zu zeigen.